Aba hai chi bom bai chi nun schlafe, der Mond zählt am Himmel die Schafe, die Schafe sind Sterne und blinken dir zu. Komm, schließ deine Augen und träum in Ruh. Aber hei, chi bum, bei chi bum bum. Aber hei, chi bum, bei chi bum. Bei Chin und Träume am Himmelstor stehen zwei Bäume, von einem fallen Kirschblüten in deinen Traum, der andere, der leuchtet als Weihnachtsbaum. Aber hei, chi bum, bei chi bum bum. Aber hei, chi bum, bei chi bum bum. Aber hei, chi bum, bei chi im Himmel, da reitest du auf einem Schimmel, und bleibt er dann vor einer Stalltüre stehen, kannst du in der Krippe das Christkind sehen. Aber hei, chi bum, bei chi bum bum. Aber hei, chi bum, bei chi bum bum. Aber